بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Sie ist trügerisch, eine Illusion. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Sie vergeht. Und alles, was in ihr wird vergehen. Das diesseitige Leben ist wie eine Schlange. Sie ist sanft, aber giftig. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, das diesseitige Leben hat noch nicht mal den Wert des Flügels von einer Mücke. Sie ist bedeutungslos und minderwertig bei Allah subhanahu wa ta'ala. صلي على رسوله الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله إن شاء الله أسمع كورس auf Deutsch. Wir werden normalerweise machen heute über Sahaba, wir werden am Thema geändert. Wir sprechen ein bisschen über diese heutige Khutba eigentlich. Ja? In diese Khutba ging es, es ist der dritte Teil von unserem Thema, Khutba-Thema, die Wahrheit des diesseitigen Lebens. Wir haben das diesseitige Leben ein bisschen beschrieben, Alhamdulillah. Wir haben ein bisschen ihre Eigenschaften erwähnt, damit wir sie erkennen. Damit wir wissen, dass diese Dunya vergänglich ist. Damit wir uns nicht täuschen lassen von dieser Dunya. Weil viele Menschen heutzutage lassen sich täuschen von dieser Dunya. Diese Dunya, A'udhu Billah, betrügt diese Menschen, aber sie merken das noch nicht mehr. Die merken das nicht. Und viele Muslime, sogar die im Moschee sich befinden, dessen Gedanken und Sorgen sind Dunya, obwohl sie im Moschee sich befinden. Ja? Das Wichtigste, dass diese Dunya aus den Herzen rauskommt. Aus unseren Herzen rauskommt, inshallah, Rabbil Alamin. Und dass dieser Wert von Dunya weniger wird in unseren Herzen. Aber das kann nicht geschehen, diese Sache, nur wenn wir sie erstmal kennenlernen, diese Dunya. Hören, was Allah darüber gesagt hat. Also der Schöpfer, subhanahu wa ta'ala. Wir hören, was der Prophet Muhammad sallallahu darüber gesagt hat. Und wir hören, was die besten Männer gesagt haben über diese Dunya, über das diesseitige Leben. Das sind Sahaba, die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Weil das sind die Schüler von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wir hören, was die Tabi'in beispielsweise gesagt haben. Das sind sehr rechtschaffene, das sind die Schüler von Sahaba radiallahu anhu. Allgemein, wir hören, was rechtschaffene Menschen über diese Dunya gesagt haben. Wir haben uns zwei Teile von dieser Khutba gemacht. Wir haben letzte Woche kurz erwähnt, dass all das, was wir besitzen in dieser Dunya, alles an Vermögen, Reichtum, Königreich, Kinder, Gold, Silber, das ganze Diesseits. Allah hat das bezeichnet alles ein Matar. Matar heißt ein kleiner Genuss, also wenig Genuss. Das ist eine Kleinigkeit dieser Dunya. Also das, was wir besitzen, ist eine Kleinigkeit. Und das Diesseitige selber, diesseitige Leben, ist selber eine Kleinigkeit. Wir haben einen Hadith schon mal erwähnt, dass das noch nicht mal so viel wert ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, wie eine Flügel von einer Mücke. Noch nicht mehr wert. Also das, was in ihr ist, ist noch viel weniger, hat viel weniger Wert als diese Flügel von dieser Mücke. Aber leider heutzutage, Menschen töten sich gegenseitig wegen dieser Dunya. Wegen dieser Flügel von einer Mücke. Und nicht mehr so viel wie eine Flügel von einer Mücke. Und Rasulullah, wir haben gesagt, einmal ist er vorbeigegangen, in einem Müll vorbeigegangen, sallallahu alaihi wasallam, hat dann direkt Sahaba gerufen. Hat sie gerufen, eilt euch zu mir. Dann als sie dort ankam, sagt, eilt euch zu eurer Dunya. Das ist das diesseitige Leben, dieser Müll. Und hat sogar Knochen davon genommen, sallam, übrige Knochen, und hat gesagt, das ist eure diesseitige Leben. Damit gemeint, dieser Körper, womit ihr prahlt, dieser Körper, womit ihr angibt da draußen, so wird es mit euch passieren. Also ihr werdet sterben, und dann am Ende sieht ihr so aus wie diese Knochen. Und diese Knochen werden zu Asche. Das diesseitige Leben ist wie ein Müll, A'udhu Billah. Und sogar ein anderer, Sayyidina Ali, sagt, das diesseitige Leben ist eine Leiche. Und die, die hinter ihr her sind, sind Hunde, sagt Sayyidina Ali. Das sind krasse Worte. Ja? Und diejenigen, die hinter Dunya heute rennen, hinter das irdische Leben rennen, und laufen hinterher die ganze Zeit, am Tag der Abrechnung, sagt Ibn Abbas, radiallahu anhuma, das diesseitige Leben wird kommen als eine Hexe. Eine sehr, sehr hässliche Frau. Eine sehr hässliche Hexe. Denn Allah sagt, kennt ihr diese Frau oder kennt ihr sie nicht? Alle sagen ihr, Allah, wir wollen sie noch nicht mehr kennen. Wir wissen nicht, wer sie ist und wir wollen sie nicht mehr kennen. Allah sagt, doch, das diesseitige Leben, das ist das diesseitige Leben, wo ihr hinterher gerannt seid, ungefähr am Diesseits. Das ist eure Dunya. Das ist das irdische Leben, weswegen ihr euch getötet habt. Ja? Wie sagt man das? Ihr seid hinterher gewesen die ganze Zeit. Er sagt, das ist das diesseitige Leben, dann Allah sagt, ab mit dir in Jahannam. Das diesseitige Leben wird in Höllenfeuer geschmissen, und dann Allah gibt das Befehl, dass alle ihre Angehörige hinterher gehen müssen. Das heißt, sie fallen auch in Jahannam hinterher, aber das diesseitige Leben hat keine Sünde begonnen. Sie wird nicht verbrannt, sondern die Angehörige von ihr werden verbrannt. Und deswegen Sayyidina Ali sagt, ihr sollt die Kinder des Jenseits sein und nicht die Kinder des diesseitigen Lebens sein. Sagt dann am Tag der Abrechnung, jede Mutter möchte, dass ihre Kinder sie folgen. Und die Kinder werden dessen Mutter folgen. Das heißt, wenn du die Kinder des diesseitigen Lebens bist, du wirst sie in Jahannam folgen müssen. Ja? Und die Liebe des diesseitigen Lebens, sagt Allah sallam, ist der Grund für alle Sünden. Ist der Grund für alle Sünden. Deswegen diese Liebe, A'udhu Billah, wie viele sagt Hassan al-Basri, rahimahullah, sagt derjenige, der behauptet, oder mich wundert derjenige, der behauptet, dass die Liebe zum diesseitigen Leben oder zum irdischen Leben keine große Sünde wäre. Sagt, weil alle große Sünden, der Grund, dass alle große Sünden passieren oder geschehen, sagt, der Grund dafür ist die Liebe zum diesseitigen Leben. Und sagt, warum wurden Götzen angebetet? Warum wurde Allahs Befehle widersetzt? Sagt, der Grund dafür, der einzige Grund, die Liebe zum diesseitigen Leben und weil man das diesseitige Leben bevorzugt hatte, wa'alaikum billah. Das heißt, die Liebe zum diesseitigen Leben ist eine der größten Sünde. Allah sagt das zu Musa a.s. Ja Musa, du wirst mit keiner größeren Sünde kommen am Tag der Abrechnung oder eine schlimmere Sünde kommen, wie die Liebe zum diesseitigen Leben. Ja? Und wir wollen alle, dass Allah uns liebt. Und Sayyidina Isa a.s. sagt, ein einziges Wissen hat uns Allah beigebracht, wie er uns liebt. Sag, hasse das diesseitige Leben, dann wird Allah dich lieben. Hasse das diesseitige Leben, dann wird Allah dich lieben. Ein Gelehrter sagte sehr schöne Worte. Das war Fudayl ibn Iyad, das habe ich auch erwähnt, aber ich wiederhole kurz, bevor ich das hier anfange. Er hat gesagt, das diesseitige Leben, wenn das diesseitige Leben aus Gold wäre, aber wir wissen, das diesseitige Leben ist vergänglich, ist nicht ewig, stimmt? Dann hat er gesagt, wenn das diesseitige Leben aus Gold wäre, aber vergängliches Gold ist. Das heißt, Dunya ist vergänglich, dieser Gold ist auch vergänglich. Und das Jenseits, was ewig ist, ja, aus Porzellan wäre, dann wirklich hätten wir einen Verstand gehabt, dann müssten wir uns entscheiden für das ewige Porzellan. Ewige Porzellan. Er sagt aber, das Problem, wir entscheiden uns, A'udhu Billah, für das vergängliche Porzellan, und das ist das diesseitige Leben, und nicht für den ewigen Gold, und das ist das Paradies. Denn wenn das Paradies aus Porzellan wäre oder aus Lehm wäre oder Erde, wie hier, wie diesseitige Leben, und das diesseitige Leben aus Gold, Perlen, Diamanten, Rubinen, Edelsteine, trotzdem wäre für uns besser, dass wir wetteifern im Jenseits, also fürs Jenseits, und bevorzugen das Jenseits. Warum? Auch wenn es aus Erde und Lehm wäre, weil das Jenseits ist ewig. Das ist, wie sagt man das, das eigentliche Wohnstätte, das wahre Wohnstätte, das ewige Wohnstätte. Alles, was wir besitzen, wird vergehen. Allah hat bestimmt, diese Erde muss vergehen. Diese Erde hat ein Ende. Jeder Mensch hat ein Ende und die Erde hat auch das Ende, ein Ende. Und das ganze Leben hat ein Ende. Die ganzen Geschöpfe haben ein Ende. Nur Allah bleibt, subhanahu wa ta'ala. Ja? Und Allah hat vorbereitet, das, was Allah vorbereitet für seinen Diener im Jenseits, ist viel besser als das, viel besser und ewiger als das, was wir besitzen. Egal wie reich du bist, egal wie arm du bist, ja? Trotzdem musst du sterben. Trotzdem, all das, was du besitzt, wird bleiben. Du wirst vergehen und das, was du hast, wird auch vergehen. Hasan al-Basri, rahimahullah, sagt, hat einen Brief geschrieben zu Umar ibn Abdul Aziz, radiyallahu anhu. Hat zu ihm gesagt, sagt, du sollst wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Adam aus dem Paradies rausgeworfen hat, zum diesseitigen Leben, zu dieser Dunya. Dunya heißt das, Dunya eigentlich anders, das kommt von Dunya. Dunya ist etwas, was verachtet ist. Etwas Niedriges. Etwas, was keinen Wert hat. Etwas, was bedeutungslos ist. Dunya, deswegen nennt man das Dunya. Hier adna al-manzilatayn. Ist die niedrigste Wohnstätte von den beiden. Der Paradies ist die höchste und das diesseitige ist die niedrigste. Das sagt, Allah hat Adam vom Paradies rausgeworfen, als Strafe für ihn zum diesseitigen Leben. Also das diesseitige Leben ist eine Strafe. Das heißt, du rennst hinter eine Strafe her. Ein anderer Gelehrter sagt, ein Tabi'i, sagt, das diesseitige Leben ist ein Geschäft vom Shaitan. Das ist ein Laden vom Shaitan, ein Geschäft vom Shaitan. Und sagt, und wenn du hinter dieser Dunya herrennst, du klaust etwas von seinem Geschäft. Also was macht er? Er wird zu dir kommen und dich nicht in Ruhe lassen, bis er das zurückholt. Dann wundere dich nicht, wenn Shaitan dich irgendwann im Griff hat. Und Shaitan hat sein einziger Ziel, uns alle in Jahannam zu bringen. Sonst nichts. Und wir haben gesagt, den anderen sogar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kam Aisha erzählt, radiyallahu anha. Rasulullah lag in seinem Zimmer, alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Dann kam eine Frau aus dem Ansar rein, von Medina. Und die sah das Bett von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Was hat er gesagt als Unterlage, alaihi sallallahu alaihi wa sallam, zum Schlafen? Sein Gewand, ein hartes Gewand. Er hat das zusammengefaltet und hat das hingelegt und draufgelegen, alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Als Kissen hat er gar nichts gehabt. Und dieser Boden natürlich tut immer Rasulullah seine Seite weh, alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Die Frau liebt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam und konnte nicht zusehen, dass Rasulullah, der beste Geschöpf bei Allah subhanahu wa ta'ala, so schläft. Und ist schnell nach Hause gegangen, er bringt etwas Weiches mit, ein Bett, der gefüllt war mit Wolle. Eine Decke, sagt er nicht, so eine Art Decke gefüllt mit Wolle, weich, für wen? Für Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sie hat das Aisha radiallahu anha gegeben. Aisha geht rein zu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mit dieser weichen, mashallah, wie sagt man das, Unterlage. Dann Rasulullah guckt so erschrocken, alaihi sallallahu alaihi wa sallam. Sagt, was ist das hier, Aisha? Dann Aisha sagt, das ist eine Frau vom Ansari, Rasulullah, die hat ein Bett gesehen und die konnte es nicht zusehen, hatte dir diese weiche Unterlage mitgebracht, gefüllt mit Wolle. Dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, nimm sie weg von mir, Aisha. Dreimal, nimm sie weg von hier, ja Aisha. Nimm das weg von hier, ja Aisha. Ich will das nicht bei mir zu Hause sehen, sagt Rasulullah. Sag, wallahi, ja Aisha, wenn ich wollte, hätte Allah mir die Schlüssel, also hätte Allah subhanahu mir die Berge aus Gold und Silber gegeben. Denn Allah sagte zu Rasulullah, Rasulullah sagt, Allah hat mich gefragt, ob er mir die Ebene von Mekka aus Gold geben darf. Allah bittet Rasulullah, willst du das haben, ja Muhammad? Rasulullah sagt, nein, ja Allah, ich will es nicht haben. Ich möchte einen Tag Hunger haben, ja Allah. Und wenn ich Hunger habe, flehe ich dich an. Dann gibst du mir zu essen. Und so kann einen Tag, wenn ich so satt bin, ja Allah, dann danke ich dir dafür, ja Allah. So war Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Er sagt, verzichtet auf diese Dunya. Und wir haben gesagt, das diesseitige Leben, der Unglückseligste in dieser Dunya, ist der sich am meisten eilt zu dieser Dunya, zum diesseitigen Leben. Ist der hinterher rennt. Aber er bekommt von dieser Dunya nur das, was Allah für ihn bestimmt hat. Sonst nichts. Dass diese Leute, die hinter Dunya her sind, wie diejenigen, die versuchen, deren Schatten zu fangen. Deinen Schatten kannst du nie fangen. Ja. Geh einfach und er folgt dir. Genauso das diesseitige Leben. Geh einfach Richtung Allah. Geh Richtung Jenseits, dann wird sie kommen. Und das ist manchmal unsere Ziel-Dunya eigentlich. Ob sie kommt oder nicht kommt, Alhamdulillah. Sayyidina Umar, radiallahu, als sie kam, sie hat geweint. Wenn sie ging, freut er sich. Ein Hassan al-Basri, rahimahullah, sagt, Alhamdulillah. Hassan al-Basri sagt, rahimahullah, Imam al-Tabi'in. Er sagt, ich habe Menschen erlebt. Ich habe Menschen erlebt. Er sagt, dass die Erde, worauf sie gingen, war wertvoller für sie als das diesseitige Leben. Und sagt, wenn sie kam, das diesseitige Leben kam, sie trauerten. Und wenn sie von denen ferngehalten wurde, freuten sie sich. Andersrum. Heute die Umma andersrum. Wenn Dunya kommt, freut man sich. Wenn Dunya nicht da ist, a'udhu billah, sie sind traurig. Und Allah sagt, ja Musa, wenn du siehst, dass diesseitige Leben sich ausbreitet für dich, ausdehnt für dich, das heißt, sie kommt auf dich zu, dann du sollst wissen, das ist eine Sünde, die du gemacht hast. Ich bestrafe dich dafür. Ja, Bruder, wenn Dunya kommt, was passiert? Ablenkung, Beschäftigung. Das heißt, du bist abgelenkt. Von was? Vom Zweck des Lebens, vom Sinn des Lebens. Du vergisst deine Aufgabe, also hier ist es eine Strafe. Und die schlimmste Strafe, dass du wegen Dunya dein Dien vernachlässigst. Und sagt ja Musa, wenn du siehst, dass der Armut auf dich zukommt, dann freu dich, und das ist die Fahne der Tugendhaften. Einmal Sayyidina Sulaiman ging mit seinem ganzen Königreich vorbei. Ein Mann, ein armer Mann hat gesehen, Königreich von Sulaiman hat keiner gehabt und wird keiner haben. Dieser Sulaiman a.s. ging vorbei. Plötzlich ein Mann sagt, oh, hätte ich so viel wie Sulaiman a.s. Aber Sayyidina Sulaiman hat das gehört und hat ihm gesagt, wayhaka ya hala, o weh du, dujenige, sagt, bei Allah eine Lobpreisung von einem Wurm ist besser als das ganze Königreich von Sulaiman. Sagt, weil die Lobpreisung von einem Wurm ist ewig, aber der Königreich von Sulaiman ist vergänglich. Ist vergänglich. Wir erinnern uns an die Geschichte mit diesem König, ich wiederhole sie gern, weil es passt zu dem Thema. Dieser König, der einen sehr, sehr schönen Palast gebaut hat, großen Palast gebaut hat, hat ihn geschmückt, hat mit Beste, alles das Beste gegeben, das meiste Geld von ihm ausgegeben dafür, damit das gut aussieht. Aber was ist sein Ziel? Er hat schön kochen lassen, die Leute eingeladen vom Dorf, von dieser Stadt. Der Grund dafür, dass sie alle kommen und sollen seinen Palast bewundern. Und dann am Ende sagen sie die Meinung von denen. Die Menschen haben gegessen, die haben eine Runde gemacht in diesem Palast, die haben alles gesehen. Wunderschönen Palast, mashallah. Dann stellte er zwei Wache an der Tür. Jeder, der rausgeht, muss seine Meinung sagen. Alle haben gesagt, das ist ein perfekter Palast. Es ist perfekt gebaut. Kein einziger Fehler haben wir gesehen. Aber achten wir den Unterschied zwischen die, die Basira haben und die, die kein Basira haben. Die, die diese Auge im Herz haben und die, die die nicht haben. Alle haben gesagt, es ist ein perfekter Palast. Kein Fehler. Außer zwei. Diese zwei gingen raus und haben gesagt, die Wache fragten die zwei. Und was da sagt ihr über diesen Palast? Sagt, wir haben zwei Fehler entdeckt. Oh, jetzt ist es ein Problem. Wie habt ihr zwei Fehler entdeckt? Sagt, ja, wir haben zwei Fehler entdeckt. Sagt, ihr müsst mit uns zum König. Dann gingen sie zum König. Die haben gesagt, diese zwei Leute haben zwei Fehler gefunden in diesem Palast. Alle anderen nicht. Der König war sauer, sagt, wir sind nicht zufrieden mit einem Fehler. Jetzt sagt ihr zwei schon. Dann sagt, ihr müsst mir jetzt sagen, was für ein Fehler das ist. Der erste sagt, der erste Fehler, was ich beobachtet habe, sagt, dass dieser Palast ist schön, aber der ist vergänglich, der wird zerfallen, der wird zerstört werden. Der wird, wie sagt man das, zu Ende gehen irgendwann mal. Sagt, und was ist die zweite? Der andere sagt, die zweite ist, dass Besitzer von diesem Königreich, von diesem Palast, wird auch sterben müssen. Das heißt, das Palast und sein Besitzer müssen vergehen, müssen sterben. Dann der Mann hat gesagt, gibt es ein Königreich, der nicht vergeht? Gibt es einen König, der nicht stirbt? Sagen sie, ja, es gibt. Sagen Sie, wo? Und einer sagt, der Königreich im Paradies. Die Paläste im Paradies sind ewig, die werden nie zerfallen. Die werden nie zerstört werden. Und der Besitzer von diesen Palästen im Paradies wird nie sterben für die Ewigkeit. Dann der Mann hat angefangen zu heulen, hat alles gespendet, wie Sabilillah. Alles. Weil er begriffen hat, das alles ist vergänglich. Ehrlich gesagt, wie viele Menschen haben etwas gebaut, und gerade wo sie den Schlüssel reingesteckt haben, um zu wohnen, sterben sie. Wir beschreiben das diesseitige Leben, damit wir sie erkennen. Und gerade haben wir ein bisschen davon gehört, dass wirklich das diesseitige Leben ist eine Welt, die wir durchqueren müssen oder überqueren müssen. Ja? Wir sind nicht hier ewig, das muss jedem klar sein. Ein Alim hat gesagt, Ajib, ein sehr schönes Wort hat er gesagt. Zwei Gelehrte haben sich getroffen. Und hat einer zum anderen gesagt, wunderst du dich über jemanden, der im Paradies ist und ist am Weinen? Im Paradies darf man nicht weinen. Ist das Zuhause der Freude, nennt man das. Biladul Afrah. Biladul Afrah. Dieser Name ist sehr schön. Biladul Afrah ist das Land der Freude. Da drin gibt es alles, was du begehrst. Alles, was du liebst. Alles, was du dir wünschst, bekommst du dort. Das kann nicht sein, wenn du alles bekommst, was du willst. Besonders das Wohlgefallen Allah für die Ewigkeit. Das heißt, du wirst nie mehr Angst haben müssen. Für die Ewigkeit. Du darfst nicht mehr trauen, keine Sorgen mehr, in Jahannam zu gehen oder nicht. Freude für die Ewigkeit. Dann der Mann sagt, wundert dich nicht, dass derjenige im Paradies weint? Sagt er, ja, das wundert mich. Sagt aber, mich wundert es was anderes, noch was schlimmer ist das. Sagt er, was denn? Sagt jemand, der im diesseitigen Leben lebt, und lacht und weiß nicht, wohin er gehört, im Paradies oder die Hölle. Sagt, der wundert dich mehr als der andere. Ein anderer sagt, mich wundert jemand, der lacht die ganze Zeit Und der Tod verlangt nach ihm. Wie kannst du lachen nach ihm? Und andere sagt, mich wundert jemand, der lacht und weiß noch nicht mal, ob Allah mit ihm zufrieden ist oder sauer auf ihn ist. Azibi. Es gab einen Mann, der hat uns bringt uns eine Lehre bei. Er hat gesagt, als er dann gehört hat von Jahannam, vom Höllenfeuer und Paradies, hat gesagt, ich werde ab jetzt nicht mehr lachen, bis ich weiß, wohin ich gehöre. Das sind Menschen, die begriffen haben. Menschen haben begriffen, worum es hier geht. Weil nach dem Tod gibt es nur Paradies oder Hölle, kein anderes Leben dazwischen. Gibt es nicht. Entweder das ist dein Zuhause oder das andere ist dein Zuhause. Und subhanallah, er sagt, La ilaha illallah. Dieser tugendhafte Mann hat gesagt, ich werde nicht mehr lachen. Sein ganzes Leben lang, sein Gefährte sagt, ich habe nicht mehr lachen sehen. Sagt aber, als er am Sterben lag, als er sehr krank war und am Sterben lag, sagt, er hat angefangen zu lachen. Und wenn jemand lacht beim Sterben, was bedeutet das? Das heißt, er bekam die frohe Botschaft. Man hat ihm die frohe Botschaft verkündet. Er hat seinen Platz im Paradies gesehen. Er ist glücklich, er lacht. Es gibt niemanden, der lacht, wenn er die Hölle sieht. Er lacht, sagt er, bei Allah, er ist gestorben und er war am Lachen. Die Shuhada, wenn sie sterben, genauso. Weil sie sehen den Platz im Jannah. Die höchste, Firdaus al-A'la. Möge Allah uns Firdaus geben. Und sagt bei Allah, wir haben ihn gewaschen und er war am Lachen. Sagt, wir haben ihn gewaschen, er war am Lachen. Sagt, wir haben ihn in Käfern gesteckt, in dieser Leichentuch gesteckt und er war am Lachen. Wir haben ihn in diesen Sarg reingesteckt, er war am Lachen. Wir haben ihn begraben und er war am Lachen. Allahu Akbar. Er hat das Recht zu lachen. Er hat seinen Platz im Jannah gesehen. Er ist erfolgreich. Weil das Festtag von einem Mu'min ist, wenn er vom Dunya als Gläubiger rausgeht. Wenn er mit Gewissheit, mit Überzeugung, mit guten Taten, als Tugendhafter vom Dunya rausgegangen ist. Er verlässt das diesseitige Leben als Gläubiger. Er ist erfolgreich, er darf feiern, er darf sich freuen. Weil man sagt, der Gläubige im Grab sogar beweist, dass er für sich freuen darf, wenn er die Fragen beantwortet, die drei Fragen im Grab beantwortet hat. Wer ist dein Herr? Man Rabbuka? Was ist dein Glauben? Was ist dein Dien, deine Religion? Und wer ist dieser Mann, der zu euch gesandt wird? Wenn er diese Fragen beantwortet hat, Rabbi Allah, wa dini al-Islam, wa dhalika rajul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Wer antwortet, bi'idhnillah, Allah macht die Leute standhaft, die gläubig im Dunya waren. Was passiert? Er sieht seinen Platz im Paradies. Man zeigt ihm seinen Platz im Paradies. Man sagt, man zeigt ihm erstmal die Hölle. Man sagt, hier, das wäre deine Bleibe gewesen, wenn du nicht geantwortet hast. Aber sie öffnen dann eine andere Tür, der zeigt ihm seinen Platz im Paradies. Und wenn er das Paradies sieht, sagt, ja Allah, lass die Stunde kommen. Vor Freude. Ja Allah, ich möchte gerne zu mir nach Hause gehen. Ich möchte zu meiner Familie zurückkehren. Der Familie gemeint, die im Paradies ist. Aber dann Allah sagt zu ihm, Uskun Abdi, Ruhe Abdi. Sagt, er schläft wie ein neu verheirateter Mann. Wie ein neu verheirateter Mann. Das heißt, er ist glücklich in seinem Grab. Er ist glücklich, er ist fröhlich. Ja? Allahu Akbar. Ich habe eine Geschichte von morgen, inshallah, vorbereitet über ein Mädchen namens Jasmin. Ich wollte die Geschichte gerade erzählen, aber die lasse ich für morgen, damit die Schwester auch sie mitkriegen. Richtig, das ist eine Geschichte, eigentlich nicht nur für Schwestern, sondern für jeden Muslim. Das ist nicht so lange die Geschichte, aber es ist etwas Schönes in dieser Geschichte drin. Das Mädchen wird uns etwas lehren im Islam. Und da ist ein Hadith von Rasulullah, der steckt in dieser Geschichte, den wir rausholen können aus dieser Geschichte, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Wie gesagt, Rasulullah s.a.w. dementierte diese ganze Dunya. Er wollte sie nicht haben, a.s.w. Weil sie nicht wert ist. Aber ehrlich gesagt, bei Allah, der Schöpfer subhanahu wa ta'ala, das ist sein Besitz. Diese Erde ist sein Besitz. Er hasst diese Erde. Er hasst das irdische Leben. Er hasst das, sagt man, das diesseitige Leben. Ja? Er selber, der Schöpfer, der sie gebaut hat, der sie erschaffen hat, hasst sie. Wie kommt, dass du sein Diener bist und du liebst diese Dinge? Das heißt, du liebst das, was Allah hasst. Wie soll Allah dich lieben? Yawm al-Qiyamah wird jemand kommen, der das diesseitige Leben mehr Wert gegeben hat, als sie verdient hat. Er steht vor Allah und die Menschen sagen, das ist doch derjenige, der etwas Würde gegeben hat, was Allah erniedrigt hat. Was soll er dann vor Allah sagen, subhanahu wa ta'ala? Sayyidina Ali sagt, Allah, seitdem er das diesseitige Leben erschaffen hat, hat er sie kein einziges Mal angeguckt. Weil sie keine Bedeutung hat für Allah, subhanahu wa ta'ala. Wir haben gelesen, dass Rasulullah sallam an eine tote Ziege vorbeigegangen ist und hat sie genommen, sallallahu alaihi wasallam sagt zu Sahaba, seine Gefährte, sieht er diese tote Ziege? Ist sie nicht bedeutungslos bei ihrem Besitzer? Sahaba sagen, der Beweis dafür, ja Rasulullah, dass die bedeutungslos ist bei ihrem Besitzer, dass sie keinen Wert mehr hat bei ihrem Besitzer, dass er sie weggeschmissen hat. Rasulullah sagt, bei Allah, das diesseitige Leben ist bedeutungsloser bei Allah als diese Ziege bei ihrem Besitzer. Ja? Sie hat keinen Wert bei Allah. Guck mal, Rasulullah bezeichnet alles Leiche, Müll, sogar noch schlimmer als das, wenn ich das erwähnen darf. Ein Mann kam zu Rasulullah und prahlte von dem, was er hatte zu Hause, an Essen und Trinken und Früchte und Bäume. Sag all das, dann sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was ist das Ende von diesem Essen, was du gegessen hast, dieser Genuss und diese Gemütlichkeit? Sag, du weißt doch, ja Rasulullah, wir gehen danach zu unseren Bedürfnissen. Sag, diese Bedürfnisse, was aus dir rauskommt, so Adam, Allah verglich das diesseitige Leben damit. Habt ihr verstanden, was ich meine? So viel Wert, du läufst hinter sowas her, subhanallah. Wenn du ein Mu'min bist und Ehre hast, und der Mu'min hat eine Ehre und hat seine Würde, er ist nicht billig, er ist was Besonderes. Läuft nicht hinter irgend sowas her. Ja. Ich laufe nicht hinter etwas her, was Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt hat. Und wir haben gesagt, Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma sagte sehr schöne Worte, sagt, Allah schuf das diesseitige Leben aus drei Teilen. Eins für den Gläubigen, ein Teil für den Gläubigen, ein Teil für den Heuchler und ein Teil für wen? Für den Ungläubigen. Was macht der Gläubige in dieser Dunya? Er profitiert von ihr. Deswegen Sayyidina Ali sagt, profitiert im diesseitigen Leben, vom diesseitigen Leben mit etwas, was euch schützt am Tag der Abrechnung. Profitiert. Und Hasan al-Basri sagt, der Sinn des Lebens von einem Gläubigen in diesem Leben, seine einzige Sorge, sein einziger Kummer, sagt was denn? Sein Proviant vorzubereiten. Das ist seine einzige Sorge. Warum? Weil er, der Mu'min, fühlt sich hier wie ein Durchreisender. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einem Tabi'i, der kam einmal vorbei, ein Kinder, die waren am Spielen. Jeden Tag spielen sie draußen. Er ist an denen vorbei und hat gesagt, Kinder, kommt her. Das war ein Jugendlicher. Er sagte, ich habe eine Frage an euch. Sagt, es gibt eine Gruppe von Menschen, die sind auf der Durchreise. Aber sie haben ein Ziel in dieser Reise. Sagt, aber sie spielen tagsüber und nachts schlafen sie. Erreichen sie deren Ziel? Die Kinder sagen, nein. Aber am nächsten Tag geht er vorbei, sie spielen weiter. Bis drei, vier Mal das gesagt, einer von ihnen hat gesagt, ich habe verstanden, was er meint. Er meint uns. Wir spielen tagsüber und nachts sind wir am Schlafen. Unsere Reise geht zum Paradies, wir werden nie das Paradies erreichen. Wenn wir tagsüber spielen und Allah sagt im Koran, was sagt Allah im Koran? Das diesseitige Leben, das irdische Leben ist Spiel und Zerstreuung. Das heißt, derjenige, der sich beschäftigt mit Dunya, ist am Spielen. Und derjenige, der spielt, erreicht sein Ziel nicht. Wie das Schiff über Wasser, wenn er über das Wasser fährt, ruhig erreicht sein Ziel an. Das Wasser geht in diesem Schiff ein, der geht unter. Wenn das diesseitige Leben in unsere Herzen hereingeht, wir gehen unter wie dieses Schiff, wal'iyadu billah. Aber wenn wir das diesseitige Leben, das irdische Leben benutzen, wie eine Brücke zum Jenseits, wie ein Reittier, der uns mit uns reitet zum Jenseits, das ist ihre einzige Aufgabe. Das ist das Saatfeld des Jenseits, dann werden wir unser Ziel erreichen, wie ibnullahi subhanahu wa ta'ala. Sahaba haben das diesseitige Leben aus dem Herzen rausgeholt. Sie packen sie in der Hand jetzt. Sie machen mit Dunya, was sie wollen. Nicht Dunya macht mit denen, was sie wollen. Sahaba hatten Angst vor Dunya, nicht wie wir. Sie könnten Dunya haben, sie brauchen nur Dua zu machen. Allah wird alles für die Sahaba geben. Alles, was sie sich wünschen. Aber sie wussten, Allah verneint diese Dunya. Allah dementiert diese Dunya. Allah liebt diese Dunya nicht. Allah hasst sie, wir hassen sie auch. Weil Allah sie hasst. Deswegen ein weiser Mann sagt, hasse das, was Allah hasst, obwohl du es liebst. Und liebe das, was Allah liebt, obwohl du es hast. Das beweist, dass du Allah liebst, subhanahu wa ta'ala. Allahumma yassir. Islam, subhanallah. Allahumma yassir, das, ja. Das heißt, wenn wir das hassen, wenn wir das hassen, was Allah hasst, und lieben das, was Allah liebt, das beweist, dass wir Allah lieben, subhanahu wa ta'ala. Und Allah hasst diese Dunya. Sayyidina Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, saß und achtet darauf, was er drum, worum er gebeten hat. Sagt, bringt mir bitte Wasser und Honig. Wasser und Honig. Er hat nicht gesagt, bringt mir Spaghetti mit Hackfleisch und danach bringt mir Bananen und Apfel und Maschallah Pfirsich und Saft, diese Saft und diese Cola und diese Fanta, bitte, ich hätte gerne Vanilla-Cola. Nein, bitte, die gefällt mir nicht. Ich hätte andere Art von Cola. Oh, Allahu Akbar. Machst du den Kühlschrank auf, hast du den ganzen Zoo da drin. Unten sind Fische, oben sind Hähnchen, oben sind Kühe und Allahu A'lam, was noch da drin ist. Dann machst du noch auch Obst. Oh, Maschallah. Ein ganzer Garten hast du noch da drin. Und der beschwert sich immer noch, mir geht's nicht gut. La hawla wa la. Warum? Weil sein Herz nicht gut geht, weil er keinen Iman hat. Aber Sahaba hatten fast gar nichts. Dieser Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, der beste Mann nach dem Propheten. Der beste Mann nach dem Propheten. Die Gelehrten sagen, der ist der Einzige, der ohne Abrechnung im Paradies geht. Die sagen, die Malaika tragen ihn über Sirat ins Paradies. Abu Bakr Siddiq, Sayyidina Umar, radiallahu anhu, Amirul Mu'minin, Sayyidina Umar, wa ma adraka ma Umar bin Khattab, radiallahu anhu. Der hat den Wunsch, dass er ein Haar im Brust von Abu Bakr Siddiq ist, damit er mit ihm im Paradies reingeht. Umar, Rasul sagt, wenn nach mir ein Prophet wäre, wäre Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu gewesen und hat diesen Wunsch, dass er ein Haar wäre im Brust von Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, damit er mit ihm im Paradies reingehen darf. Abu Bakr Siddiq, der den Gruß bekam von Allah, Jalla fi ula, sagt, ja Muhammad, Jibril komm, sagt, ja Muhammad, sag Salam zu Abu Bakr und sagt, Abu Bakr, Allah ist mit ihm zufrieden und Allah lässt fragen Abu Bakr, ob er mit Allah zufrieden ist. So ein Mann, der sicher im Paradies ist, As-Siddiq, radiallahu anhu, arda. Er hat die frohe Botschaft, in Jannah zu gehen. Alle anderen gefragt haben, als er seine Dawah gemacht hat, ist der Einzige, der ohne Frage zum Islam gekommen ist. Und dieser Mann sitzt und sagt, bitte bringt mir Honig und Wasser. Die bringen das und der guckt sich das an und fängt an zu weinen. Wer von uns heute, wenn er sieht, Honig und Wasser weint? Wer? Er weint. Allah sagt im Koran, وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Er wird an dem Tag, also am Tag der Abrechnung, nach dem Na'im gefragt, nach diesem Wohlstand gefragt. Ja? Er wird danach gefragt. Nach dem Genuss. Er wird danach. Aber für heutzutage, für uns ist Genuss, wenn wir verheiratet sind, wenn wir ein Zuhause haben, wenn wir ein schönes Auto haben, wenn wir schon Arbeit haben, das, vielleicht ist das ein Genuss. Aber damals, die Salihin sagen, Genuss ist gemeint vielleicht Öl und dieses dünne Brot. Manche sagen Milch und Datteln. Manche sagen Honig und Wasser. Davor haben sie Angst, dass sie danach gefragt werden. Und dieser Abu Bakr weint und weint. Die Leute wollen ihn fragen, warum weinst du hier, Abu Bakr? Und weil er so viel geweint hat, können sie ihn nicht mehr fragen. Nur weil er Wasser und Honig gesehen hat. Sayyidina Isa hat gesagt, alayhi salatu wassalam, er sagt, Tuba für denjenigen, wenn er irgendwas sieht in diesem Leben, jedes Mal, wenn er etwas guckt, anguckt oder sieht, zieht davon eine Lehre raus. Letztes Mal saß ein älterer Mann neben uns im Moschee, der ist aufgestanden, der Arme konnte nicht aufstehen. Hat so schwer aufzustehen. Dann habe ich die Brüder gedacht, denkt nach, was Allah euch mit diesem Mann sagen will. Wallahi, wie oft sehen wir ältere Leute, wir gehen vorbei, arme Leute, du wirst eigentlich mal auch so arm sein, falls du noch lebst. Ich sage, Allah will euch damit sagen, nutze deine Jugend aus, bevor du alt wirst. Wir müssen lernen, wenn wir das da draußen sehen, liebe Brüder. Wenn du jemanden krank siehst im Krankenhaus oder jemanden, der so schwer krank ist, kann sich kaum bewegen, kann nicht aufstehen zum Gebet, atmet nur durch Geräte, nutze deine Gesundheit auf, bevor du krank wirst. Wenn du Menschen siehst, du sagst, komm zur Moschee, Achi, bitte komm beten, wenn du sterbst ohne Gebet, du bist Kafir. Du wirst ewig in Jahannam landen. Dann sagt er, ich habe keine Zeit, so viel Arbeit, so viel Beschäftigung. Was lernst du daraus? Nutze deine Zeit auf, bevor du selber beschäftigt bist. Und wenn jemand stirbt, wir gehen an Friedhöfe vorbei, subhanallah. Wir gehen an Friedhöfe vorbei, wir lernen nichts daraus. Wir haben Särge getragen, wir haben nichts daraus gelernt. Wir haben Menschen ins Grab gebracht, wir haben nichts daraus gelernt. Wenn du diese Menschen siehst, werden in den Grab gesteckt. Was musst du daran denken? Vielleicht bin ich der Nächste. Wer gibt mir das Garantie, dass ich nicht der Nächste bin? Und wenn ich das sehe, was lerne ich? Nutze dein Leben, bevor du stirbst. Nutze dein Leben, bevor du stirbst. Das heißt, in allem siehst du eine Lehre, ja. In allem. La ilaha illallah. Dieser Abu Bakr Siddiq hat danach aufgehört zu weinen. Die fragen, warum weinst du, ja Khalifa Rasulullah? Warum weinst du? Er sagt, ich sah einmal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ich sah ihn einmal, alaihi wasallam, und er schiebt etwas von sich weg. Hält etwas von sich fern. Sagt, alayki anni. Er sagt ungefähr, bleib fern von mir. Lass mich in Ruhe, bleib fern von mir. Aber ich sah nichts. Er hat nichts gesehen. Er hat nur gesehen, dass Rasul die Bewegung gemacht hat mit seiner Hand, dass er etwas von sich abhält, etwas von sich fernhält, aber er hat nichts gesehen, Abu Bakr Siddiq. Sagt, dann bin ich zu Rasulullah gegangen und sagt, ja Rasulullah, ich habe dich dann das und das sehen machen. Was war das? Warum hast du denn sowas gemacht, ja Rasulullah? Warum hast du diese Geste gemacht? Warum hast du gesagt, fern, bleib fern von mir? Sagte, das diesseitige Leben ist mir erschienen. Also es schien vor mir gerade. Und sie wollte mich täuschen. Dann habe ich gesagt, bleib fern von mir. Dann ist sie gegangen, dann kam sie wieder, versucht mich wieder zu täuschen. Dann habe ich gesagt, bleib fern von mir. Dann ist sie von mir gegangen, hat gesagt, du bist mir entflohen, ja Muhammad. Aber die, die nach dir kommen, nicht. Ich dachte, ich habe Angst, dass Dunya mich erreicht hat. Wasser und Honig, ja Achi. Was sollen wir denn sagen? Was sollen wir denn sagen, bitte, was wir alles zu Hause haben? Wie viel werden wir stehen, Yawm al-Qiyamah, vor Allah subhanahu wa ta'ala? Wenn dann Dunya sich vermehrt, das bedeutet nichts Gutes. Wenn Dunya sich vermehrt in dein Leben, das bedeutet nichts Gutes. Das heißt, deine Abrechnung wird länger dauern, Yawm al-Qiyamah. A'udhu billah. Noch eine Geschichte von wem? Von Abi Darda, radiyallahu anhu. Mit wem? Mit Umar ibn al-Khattabi, radiyallahu anhu. Abu Darda ist nach Scham gegangen. Er war ein sehr enthaltsamer Sahabe. Er hat gesagt, er war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Ein Mann sah ihn danach, nach langer Zeit, sah ihn als so armer Sahabi, war sehr enthaltsam, sehr arm. Dann sagte er, warst du nicht ein Geschäftsmann gewesen? Sagt er, ja. Sagt er, aber als ich Muslim geworden bin, ich habe versucht, zwischen meinem Geschäft, meinem Handel und meiner Ibadah, meiner Anbetung zu Allah subhanahu wa ta'ala, wie sagt man das, von beiden gleichzeitig zu profitieren. Beide zusammenzuführen. Aber ich habe gemerkt, das ging nicht. Wie Feuer und Wasser, geht gar nicht. Dunya und Akhira wie Feuer und Wasser. Sagt, dann habe ich mir gedacht, was soll ich jetzt tun? Ich muss auf eins von beiden verzichten. Heutzutage, die Muslimin verzichten auf ihre Dien für Dunya. Wallahi, wegen einem Restaurantarbeit, wegen ein paar Euro, er macht sein Sunnah weg. Wegen ein paar Euro hört er auf zu beten. Wegen ein paar Euro gehst du in Jahannam für die Ewigkeit. A'udhu billahi, achi. Allahu ar-Razzaq. Wir haben heute gesagt, die Ungehorsamkeit ist Grund für das Verringern der Versorgung. Und die Gehorsamkeit ist Grund, dass deine Versorgung sich vermehrt. Das heißt, wenn du aufhörst zu beten wegen dieser Arbeit, was passiert? Allah wird dich bestrafen, Allah wird dich das verlieren lassen, weswegen du dein Dien vernachlässigt hast. Weil die ganze Lage ist in der Hand von Allah, nicht in der Hand von diesem Chef. Er ist nicht dein Versorger, er ist genauso ein Mensch wie du. Der wird genauso versorgt. Also du gehorst den Versorger und nicht diesen Chef. Und der Versorger, wenn er sieht, du gehörst ihm, er wird dir alles geben, was du brauchst. Aber diese Sahaba waren anders. Er hat gesagt, dann musste ich auf meine Handel und Geschäft verzichten. Sag, Wallahi, wenn mein Geschäft vor dem Moschee wäre und ich verdiene 300 Dinar jeden Tag, beispielsweise 300 Euro jeden Tag, du verdienst jeden Tag 300 Euro, mashallah. Er hat gesagt, Wallahi, das ist das hier, diese 300 Euro und diese Geschäft vom Moschee, das heißt, ich kann jederzeit zum Moschee gehen und beten. Sagt, nein, das wünsche ich mir gar nicht. Ich will es gar nicht. Sagt, ich will nicht verbieten. Ich will nicht sagen, dass Handel verboten ist. Nein. Oder Geschäft ist verboten, hat er gesagt. Nein. Sagt, aber ich möchte zu denjenigen gehören, die Allah im Koran erwähnt hat. Was hat Allah erwähnt? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Männer, die lassen sich weder von Geschäft oder Handel ablenken, gegenüber das Gedenken, also ungefähr vom Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Ich will zu denen gehören. Ich will mit Dunya nichts zu tun haben. Ich will das Geschäft gar nicht. Ich verzichte auf die Seite gelegen. Ich bevorzuge das Jenseits. Und ich bin sicher, dass dieser Sahabi, bi'idhnillah, und das ist kein Thema, ja, das ist kein Zweifel daran, dass er das Paradies gewonnen hat und eine sehr schöne Stufe im Paradies erreicht. Weil das Jenseits bevorzugt, er gewinnt das Diesseits und Jenseits. Beide gewinnt er sich. Dieser Abu Darda war in Scham. Sayyidina Umar geht öfter seine Vertreter besuchen. Er ist gegangen nach Scham, besucht wem? Abu Darda, radiyallahu anhu. Sayyidina Umar steht vor der Tür, die Tür ist auf. Die Tür erstmal hat kein Schloss. Die Tür hat kein Schloss. Beweis für Armut. Sayyidina Umar geht rein, zweiter Schritt, er geht rein, er sieht nichts in diesem Haus. Nichts dunkel, kein Licht, die haben kein Licht, kein Schloss und kein Licht. Sayyidina Umar geht rein. Dann Abu Darda merkt, dass jemand drin ist. Steht auf und sieht Sayyidina Umar so ganz, merkt, dass Sayyidina Umar ist. Weil er ihn nicht richtig gesehen hat, weil es kein Licht gibt. Er nimmt Sayyidina Umar in den Arm und setzt ihn hin. Die haben geredet, sie konnten sich beide Beine nicht sehen die ganze Zeit. Sayyidina Umar berührt den Kissen von wem? Von Abu Darda. Was war das? ein Sattel vom Pferd. Dieser Sattel, was man auf dem Pferd legt, das war das Kissen von Abu Darda. Heutzutage haben so viele Weiche. Und dann sagt er, oh Frau, warum hast du nicht die andere Kissen? Das ist noch weicher, das ist noch besser. Dann Sayyidina Umar berührt was? Seine Unterlage, worauf er schläft. Wisst ihr, was das war? Kleine Steinchen. Er hatte keins gehabt. Er lag auf dem Boden. Er schlief auf dem Boden. Er schlief direkt auf die Erde. Sayyidina Abu Darda radiallahu anhu. Und dann Sayyidina Umar fühlt extra seine Decke. Und das war eine sehr, sehr feine Decke, sehr dünn. Er sagt, es nutzt gar nichts. Es nutzt gar nichts gegen die Kälte von Damaskus damals, nachts. Weil nachts diese Gegend ist sehr kalt. Sehr, sehr kalt. Wir waren in Mekka gewesen, es ist wirklich sehr kalt. Tagsüber heißt, nachts ist sehr, sehr kalt. Das war der Zustand von Abu Darda. Sayyidina Umar sagt, ja Abu Darda, habe ich dir kein Geld geschickt? Ich habe dir doch Geld geschickt, damit es dir besser geht. Sagt, na, du hast mir geschickt, ihr Amir al-Mu'minin. Sagt Abu Umar, guck mal, diese Worte, so schöne Gespräche, ist das ajib. Wenn ich mir vorstelle, Sayyidina Umar und diese Sahabi sitzen im Dunkeln, enthaltsam, und diese Worte kommen von deren Mund, und sie erinnern sich an Rasulullah s.a.w., was er gesagt hat. Allahu Akbar. Was für ein Iman empfinden sie in diesem Moment? Er sagt, ja Umar, guck mal, wie schön dieser Gespräch. Ja Umar, erinnerst du dich nicht, was Rasulullah damals gesagt hat, als wir da saßen? Guck mal, was für schöne Erinnerung. Und er sagt, was hat er gesagt? Er hat viel gesagt, s.a.w. Er sagt, erinnerst du dich, ja Umar, was er gesagt hat zu uns, bevor er starb? Jeder von euch, sein Besitz soll so viel sein im diesseitigen Leben, wie ein Reiter, der auf der Durchreise ist. Er sagt, und siehst du nicht, ja Umar, was wir verändert haben? Und ich denke, was hat er denn? Hat keine Bettunterlage gehabt. Er schläft auf dem Boden, auf kleine Steinchen. Sein Kissen ist dieser Sattel vom Pferd. Und seine Decke ist ganz, ganz dünn, dass die Kälte sogar sie vernichten würde. Und trotzdem sagt, siehst du nicht, ja Umar, was wir verändert haben? Was sagt Abu Darda, wenn er unser Zuhause sieht? Was wird er denn sagen, was wir verändert haben? Versteht ihr jetzt den Hadith von Rasulullah s.a.w. Yawm al-Qiyamah? Wo die Malaika sagen, Sahqan lahum. Also sagt die Malaika, die schlagen die Menschen weg von Rasulullah s.a.w. So sagt, das sind meine Oma. Sagt, nein, ja Muhammad, du weißt nicht, was sie nach dir verändert haben. Wenn Abu Darda denkt, dass er verändert hat nach Rasulullah s.a.w. Was sollen wir dann sagen, bitte? Was sollen wir Rasulullah s.a.w. Yawm al-Qiyamah sagen, ehrlich gesagt? Wir haben so viel und wir sind nicht zufrieden. Weil Allah sagt, Reichtum ist nicht Geld oder Gold oder Silber, sondern Reichtum sagt, das ist das Reichtum des Herzens. Das heißt, die Genügsamkeit in deinem Herz. Noch ein Sahabi, bekannt, der nach der Wahrheit suchende, Salman al-Farisi. Salman al-Farisi war einer der reichsten Söhne der Könige von Persien damals. Das ist eine sehr lange Geschichte, werde ich einmal inshallah nochmal erwähnen, inshallah. Dieser Sahabi, als er am Sterben lag, hat angefangen zu weinen. Ich glaube, Sa'd ibn Abi al-Waqqas hat ihn besucht. Er sitzt bei ihm, sieht, dass er weint. Er sagt, warum weinst du, ja Salman? Und Rasulullah s.a.w. ist gestorben, er war mit dir zufrieden. Was für eine frohe Botschaft. Er sagt, Rasulullah s.a.w. war mit dir zufrieden, als er gegangen ist. Er sagt, ich weine nicht, weil ich Angst habe vom Tod oder weil ich das diesseitige Leben verlasse. Deswegen weine ich nicht. Sag, ich weine, weil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat, bevor er starb, jeder von euch soll so viel haben vom diesseitigen Leben wie ein Reiter, der auf der Durchreise ist. Und ich habe all das zu Hause, deswegen weine ich. Sa'd ibn Abi al-Waqqas dreht sich um und sagt, bei Allah, ich habe nur drei Schüssel gesehen. Drei Schüssel gesehen. Eins für Wudu, fürs Gebet, Waschung. Und Ghusl, das komplette Waschung. Zweiter ist für sein Essen und Trinken. Das dritte ist für seine Klamotten gewesen. Das ist alles, was er hat. Und Salman sagt, ich habe all das hier, ich habe verändert, ich habe mich an den Rat von Rasulullah s.a.w. nicht gehalten. Was sollen wir dann bitte sagen? Einmal kommt Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu bei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rein und sieht, Rasulullah s.a.w. schläft auf einem harten Boden, dass sein Rücken ihm wehgetan hat, alaihi s.a.w. seine Seite ihm wehgetan hat. Sayyidina Umar heult, weint. Sayyidina Rasulullah sieht das, sagt, warum weinst du, ja Umar? Sagt, ja Rasulullah, du bist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, du bist der Liebling Allah. Du bist der beste Geschöpf bei Allah. Und du schläfst so. Und Perser und die Kaiser und Kisra, die König von Persien und Rom, die haben Seide und Brokat, schlafen aus Seide und Brokat, ja Rasulallah. Dann sagt er Salam lächeln, ja Umar, bist du nicht zufrieden, dass Allah uns das Jenseits gegeben hat und denen das Diesseits gegeben hat? Das heißt, wir, ja Umar, werden im Jenseits belohnt. Aber der Unterschied, dass unsere Belohnung ewig ist, besser und ewiger ist, ja Umar. Beständiger ist, ja Umar. Und trotzdem Sayyidina Umar weint. Rasul sagt, ja Abdullah, als Abdullah Mas'ud bei ihm reinkam und sah, dass er seine Schmerzen hat, weil er einen harten Boden unter sich hat, eine harte Unterlage. Ja Rasulullah, soll ich dir nicht eine weiche Decke mitbringen? Etwas Weiches, ja Rasulullah. Sagt, ja Abdullah Mas'ud, was habe ich mit dieser Dunya zu tun? Was für eine Beziehung habe ich zum diesseitigen Leben, ja Abdullah Mas'ud? Sag, ich bin im diesseitigen Leben wie ein Durchreisender. Ein Mann, der reitet auf der Durchreise und plötzlich macht er Pause unter einem Baum. Und dann verlässt er diesen Baum und verreist weiter. Dieser Baum ist das diesseitige Leben, das, wo wir uns jetzt hier befinden. Das ist dieser Baum. Wir machen hier eine kleine Station, eine Pause. Wir machen eigentlich keine Pause hier, sondern wir sind hier am Arbeiten, uns vorzubereiten für das Jenseits. Das ist unsere Aufgabe, mehr nicht. Diese anderen Notwendigkeiten werden kommen, weil Allah sie bestimmt hat. Du wirst nicht sterben, bis das Letzte von deinem Buch, was steht an deiner Versorgung, wirst du nehmen müssen. Und dann erst gehst du. Wie Ata ibn Rabi'ah sagt, der Beweis, dass die Menschen kein tiefes Blick mehr haben, das heißt, diese Auge im Herz, womit man die Wahrheit von allen Dingen erkennt, der Beweis dafür, dass sie sich bemühen und Sorgen machen für das, was Allah denen gesichert hat. Dass deren Versorgung, Allah sagt, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Jeder Lebewesen wird von Allah versorgt. Von Allah. Hat nicht gesagt von Mikael oder Jibrail oder irgendjemand. Von Allah. Er ist der Versorger. Niemand besitzt diesen Namen außer Allah. Huwa Razzaq. Was ist Rizq? All dem, was wir brauchen, all das, was wir nutzen zum Leben, bedeutet Rizq, Versorgung. Wer versorgt uns mit Luft? Wer versorgt uns mit der Sonne, mit der Strahlung von dieser Sonne? Wer versorgt uns vom Regen? Mit Regen. Dein Herz schlägt jeden Tag. Tu deine Hand auf dein Herz. Und kontrolliere das Herz, wie das schlägt, ja Achi. Regelmäßig. Ein Schlag hinter dem anderen. Ordentlich. Du kriegst das noch nicht mehr mit. Stell dir vor, du hörst die ganzen Schläge die ganze Zeit. Stell dir vor, Allah sagt, Abdi, ich übergebe es dir. Mach du, was du willst mit deinem Herz. Du bist jetzt zuständig. Du, dann willst du weiterleben, kümmere dich um dein Herz. Das heißt, du darfst nicht mehr schlafen. Du darfst nicht mehr schlafen. Es ist vorbei. Kommst du eine Minute zu spät, du bist tot. Schläfst du, du bist tot. Wenn du rennst, lieber Bruder, was macht dein Herz? Pumpt ein bisschen schneller, stimmt oder stimmt das nicht? Hast du die Macht darüber? Oder ist es automatisch geschieht das? Das ist der Wille Allah. Stell dir vor, du musst dann dein Herz einstellen, wenn du laufen willst. Du musst dein Herz einstellen, wenn du sitzt. Du musst dein Herz einstellen, wenn du schläfst, weil dein Körper, das Herz reagiert auf das Körper. Kommt darauf an, welchen Zustand du hast im Körper. Beim Rennen brauchst du mehr Druck. Dein Herz muss mehr schlagen, dein Körper macht mehr Blut. Mehr Sauerstoff, mehr Blut, stimmt das? Du musst mehr pumpen. Wenn du in einem ruhigen Zustand bist, schlägt er ruhiger und weniger. Du hast die Macht darüber. Schaffst du das? Schaffst du nicht? Wer versorgt dich mit diesem Herzschlag? Dein Atem, du atmest automatisch. Atmest ein, du atmest aus, mashallah. Alles geschieht mit der Wille Allah. Das ist Versorgung von Allah. Wenn Allah das stoppen will, ist vorbei. Deine Augen, deine Nase, dein Mund, deine Ohren, deine Augen sind besser als die beste Kamera, die hier erschaffen wurde. Du musst nichts einstellen. Du siehst mit Farbe sogar. Es gibt Kameras, die keine Farbe haben. Es gibt Kameras, die du von weitem nicht richtig sehen kannst. Du musst sie einstellen. Dein Auge musst du nicht einstellen. Dieses Auge hat so eine Flüssigkeit da drin, subhanallah. Wenn du in den Spiegel guckst, achte auf diese Augen einfach. Achte da drauf und guck. Diese Flüssigkeit, wäre diese Flüssigkeit nicht da gewesen, dein Auge wird so kaputt gehen wie ein Glas. Trocknet aus und kannst du kaputt machen wie ein Glas. Wer hat an dieses Wasser gedacht? Hast du daran gedacht? Hast du es bestellt? Kannst du es irgendwo kaufen, wenn das weg ist? Wallahi, nie im Leben. Nie im Leben. Ja. Was ist denn mit Atmen? Wir reden gleich darüber, inshallah, nach der Aufnahme. Allahumma yassirat. Arbeit ist auch Versorgung. Aber dieser Ata ibn Abi Rabah hat sehr schön gesagt, sagt, derjenige, der dessen Glauben, dessen, wie sagt man, dessen Pflichten vernachlässigt wegen Arbeit, die Arbeit ist eine Sünde. Hier ist die Arbeit eine Sünde geworden. Du bevorzugst das, was Allah dir gesichert hat, vor dem, was Allah nicht gesichert hat, das Paradies oder die Hölle. Moment. Er sagt hier, derjenige, der arbeiten geht, aber vernachlässigt seine Glauben nicht dadurch, seine Pflichten nicht. Der Prophet Muhammad sagt über ihn, wenn er schlafen geht nach Hause, müde, kaputt für seine Versorgung, Er schläft und Allah hat seine Sünden vergeben. Da ist die Antwort, glaube ich, richtig. Aber wann? Wenn das Gebet, wenn das, diese Arbeit nicht dein Gebet vernachlässigt. Dadurch, durch die Arbeit vernachlässigt dein Dien, das ist ein Problem. Dein Dien steht immer an erster Stelle. Die Arbeit gehört zu Dien, wann? Wenn sie ein Teil von deinem Leben ist, ja, damit du nicht betteln gehst bei anderen, weil die obere Hand ist besser als die untere Hand, die gibt besser als die nimmt. Ja? Das heißt, der arbeitet und fragt nicht die Menschen jeden Tag, gib mir das, so viel die ganze Zeit. A'udhu billah, das ist ein Problem. Oder bettelt da draußen, ist auch nicht gut, obwohl er arbeiten gehen kann. Ja? Darüber reden wir nicht. Das hat auch Abu Darda gesagt, ich sage nicht, dass Handel oder Geschäft verboten ist. Aber er selber möchte das nicht mehr tun, weil das steht ihm im Weg. Er möchte nicht nur beten, Abu Darda. Er möchte das komplette Paket in seinem Leben haben. Komplett Islam. Vollendet. Und Islam ist nicht nur das Gebet. Wir erzählen weiter von Sayyidina Umar, geht rein, also haben wir schon erzählt, Sayyidina Umar sagt, die beide, als Sayyidina Umar diese Worte von Abu Darda gehört hat, angefangen zu weinen. Abu Darda hat angefangen zu sagen, wir haben bis Fajr beide geredet und geweint, bis morgen Dämmerung. Was für eine Sitzung. Was für ein Besuch. Heutzutage, wenn du besucht wirst, wir lachen mehr als wir weinen. Als weinen. Möge Allah uns beschützen, inshallah. Und wie gesagt, das letzte Mal habe ich das letzte Ayah im Khutbah vom Freitag gelesen. Ungefähr Allah sagt, ja, أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقِّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. Ungefähr bedeuten diese Versen, inshallah, Allah sagt, wo ihr Menschen gewiss Allahs Versprechen ist wahr. Welches Versprechen? Das ist der Tag der Abrechnung. Tag der Auferstehung. Das, was Allah vorbereitet an Belohnung für die gläubigen Mu'minin, für die gläubigen Muslimin. Die Frommen, die Tugendhaften, Rechtschaffenen, die sich hüteten vor dem, was Allah verboten hat, die Allah gefürchtet haben, die Allah geliebt haben, subhanahu wa ta'ala, die den Weg von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gegangen sind, Allah hat ihnen eine sehr, sehr, sehr großartige Belohnung versprochen. Dieser Versprechen ist wahr, der wird kommen. Kein Zweifel. Lasst euch nicht in Zweifel bringen, das ist Haqq, das wird kommen, inshaAllah. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so soll euch das diesseitige Leben nicht täuschen. Das diesseitige Leben soll euch nicht täuschen. Und was sagt dann Allah subhanahu wa ta'ala? Und nicht täuschen soll euch hinsichtlich Allah, der Täuscher. Wer ist dieser Täuscher? Der Teufel, Aduwallah. Er ist der Täuscher. Allah sagt ungefähr, bedeutend Tafsir und Ulama sagen, so soll euch das verachtete Leben, das niedrige Leben, das niedrige Genuss, das diesseitige Leben, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das soll euch nicht täuschen. Ja? Es soll euch nicht ablenken oder beschäftigen vor dem, was Allah an mächtige Belohnung für seine tugendhafte, rechtschaffene Diener vorbereitet hat. Ja? Ungefähr so. Und sagt, das heißt, das irdische Leben soll euch nicht betrügen. Ihr sollt euch vom irdischen Leben nicht betrügen lassen. Ihr sollt euch nicht täuschen lassen. Das steht im Koran, das steht im Tafsir vom Koran. Und danach sagt Allah, so soll euch auch der Täuscher, der Teufel nicht täuschen. Der Täuscher hier ist der Teufel, sagt wie denn? Indem er euch abhält vom Weg der Propheten, vom geraden Weg, Sirat al-Mustaqim. Weil dieser Scheitan seine einzige Sorge, seine einzige Bemühung, ja, er bemüht sich und strengt sich an, Tag und Nacht. Er schläft nicht, weil wenn er schlafen würde, würden wir ein bisschen Ruhe haben. Er schläft nicht, seine einzige Sorge, sein Wunsch, weil er uns hasst, weil Adam a.s. der Grund war, dass er aus dem Paradies rausgeworfen wird für die Ewigkeit. Aus der Gnade Allah subhanahu wa ta'ala. Weil er dadurch verflucht wurde für die Ewigkeit. Innerlich, unäußerlich. Er ist innerlich verflucht, unäußerlich verflucht. Dessen Innere ist verflucht als sein Äußere. Er verlor die Nähe Allah. Er verlor die Gnade Allah. Er verlor das Paradies. Alles hat er verloren. Sogar sein Gesicht und seine Gestaltung ist das Schlimmste von allen Geschöpfen. Nur weil er hochmütig war, Aduwallah. Jetzt will er Rache nehmen. Welche Rache? Er will uns alle in Jahannam mit sich nehmen. Und Jahannam, liebe Brüder, ist nicht Spaß. Ich sage nicht, er will dich abhalten, dass du den Studium oder deine Ausbildung schaffst. Oder die Prüfung nicht schaffst. In deiner Uni oder deiner Arbeit. Nein. Das ist Jahannam, das Höllenfeuer, wal'iyadu billah. Und das ist das wahre Verlust. Kein Verlust in dieser Welt ist zu vergleichen mit einem Tag oder einem Moment in Jahannam, wal'iyadu billah. Niemals. Allah nannte das Al-Khusran al-Mubin. Das ist der wahre Verlust, der klare Verlust. Der ewige Verlust. Das ist sein Wunsch, sein Ziel. Dieser Teufel soll euch nicht abhalten vom Weg der Propheten. Er soll euch nicht abhalten von der Wahrheit. Er soll euch nicht irre gehen lassen. Nehmt euch in Acht vor ihm. Ich erinnere mich an eine kleine Geschichte von ihm, Adullah. Einmal war ein Mann, hat sich gewaschen für Fajr-Gebet, um rauszugehen nachts zum Gebet. Und wir wissen, der nachts rausgeht zur Moschee, was passiert? Dessen Schritte, wenn er zu Fuß geht, ein Schritt erhöht Allah seine Stufe und ein Schritt, der linke Fuß, Allah löst damit eine Sünde. Das heißt, der bekommt eine Belohnung mit der rechten und eine Sünde weniger mit der linken. Und noch dazu, Allah subhanahu wa ta'ala, der Gesandte Allah subhanahu wa ta'ala hat uns versprochen, derjenige, der in Dunkelheit zur Moschee geht, er bekommt das vollkommene Licht am Tag der Abrechnung. Und dieses Licht werden wir verwenden, inshallah, wenn wir über die Brücke gehen müssen. Je stärker das Licht ist, desto besser. Weil das Höllenfeuer verträgt das Licht der Gläubigen nicht. Sagt, oh du Gläubiger, beeil dich, dein Licht löscht meine Flammen. Das Licht der Iman ist stärker als Jahannam. Man kann Jahannam mit Wasser nicht löschen. Wir können alle Meere da reinschmeißen, sie werden brennen sofort. Aber dein Iman, das Licht von deinem Iman, von deinem Glauben, von deiner Überzeugung, ist stärker als die Hölle. Deswegen, Jahannam verträgt das, beeil dich, Herr. Dieser Mann geht raus zur Moschee, rutscht aus und fällt im Wasser. Und dann kehrt er nach Hause zurück und wäscht sich nochmal zum Gebet. Dann geht er wieder raus zur Moschee, fällt wieder im Matsch. Dann geht er wieder nach Hause, zieht sich um und macht nochmal Wudu zum Gebet. Das dritte Mal geht er wieder raus zur Moschee, aber dritte Mal beinahe ist er ausgerutscht, dann kommt ein junger Mann und hält ihn fest und sagt, alter Mann, komm, ich bring dich zur Moschee. Er bringt ihn bis zur Tür vom Moschee, aber der geht nicht mit rein. Sagt, mein Sohn, du hast mich hierhin gebracht und du gehst nicht mit rein, du betest nicht. Sagt, ich bin Iblis. Sagt, ich bin der Teufel. Sagt, wie, der Teufel rettet mich, um Fajr beten zu können? Sagt er, ja, das erste Mal habe ich dich ausrutschen lassen, damit du nicht zur Moschee kommst. Als du zurückgegangen bist nach Hause, du hast dich wieder gewaschen, Allah hat all deine Sünden vergeben. Zweite Mal habe ich dich wieder ausrutschen lassen, damit du das Gebet nicht schaffst. Dann bist du wieder gegangen, du hast dich wieder gewaschen. Allah hat dir und deine Familie vergeben. Hätte ich dich das dritte Mal fallen lassen, wärst du nochmal zurückgegangen nach Hause, um dich zu waschen, hätte Allah dir und das ganze Dorf vergeben. Lieber gehst du Fajr beten, als das ganze Dorf verziehen wird. Der ist, ich wollte nicht, A'udhu Billah, er ist link. Einmal kam er und der Shaitan sagte zu seinen Kindern, warum, die Kinder sagen zu Iblis, warum verfluchen uns die Armee von Iblis, sagen, warum verfluchen uns die Söhne Adam die ganze Zeit? Der sagte, ich bin unschuldig, ich werde das zeigen. Damals, Shaitan konnte in Form von Sheikh kommen, in Form von einem alter Mann kommen. Ein alter Mann war am Beten und hat etwas hingelegt. Etwas hin daneben gelegt. Was macht Iblis? Nimmt das, versteckt das woanders. Der Mann hat sein Wudu fertig, sucht nach dem, was er verloren hat. Dann kommt Iblis in Form von altem Mann, netten Mann, und sagt zu diesem alten Mann, der sich gewaschen hat im Fluss, sagt, du suchst du das, alter Mann? Sagt, ja, sagt, oh, a'udhu billahi, la'natullahi ala Iblis, möge Allah Iblis verfluchen, der hat mich vergessen lassen, wo ich es hingetan habe. Dann Iblis geht in der alten Form zurück zu seiner Armee und sagt, seht ihr, ich habe was Gutes getan, trotzdem verflucht er mich. Habt ihr verstanden? A'udhu Allah ist link. Ah, der ist link. Was sagen denn Gelehrte, so wenn Shaitan, also Iblis damals Taube gemacht hätte? Hat er Taube gemacht? Allah hat ihn gesagt, ich erinnere mich an die Geschichte von Musa a.s., als Musa Iblis traf und Iblis sagte, Musa, bitte bei Allah für mich um Vergebung. Dann ist, bitte Allah für mich um Vergebung. Dann Musa hat vergessen, Allah erinnert Musa, ja, Musa, hast du nicht jemanden getroffen? Sagt, ja, Allah, ich habe ja Iblis getroffen, hat dich darum gebeten, dass ich für ihn um Fürsprache spreche. Also Fürsprache, um Shafa'a sprechen. Dann sagt Allah, sagt ja Musa, sag ihm, ich bin bereit, nur wenn er zwei sich niederwerft an der Nähe vom Grab von Adam. Also er soll sich zu Adam niederwerfen, obwohl er tot ist. Dann Musa kehrt zurück und sagt ihm das. Sagt, ich habe mich nicht zu ihm niedergeworfen, als er lebendig war. Soll ich jetzt mich niederwerfen, als er tot ist? Das heißt, er will kein Taube machen. Versteht ihr? Er will kein Taube machen. Hätte er Taube gewollt, hätte er das gemacht. Was ist denn daran schlimm, sich niederzuwerfen für Adam a.s. als Gruß für Adam a.s.? Sein Hochmut. Deswegen soll man sagen, die schlimmsten Sünden sind Hochmut und das Bestehen. Sagt, das Bestehen, die Sünde zu begehen. Weil Adam bestand, die Sünde zu tun und Iblis war hochmütig. Weil dieses Bestehen, die Sünde zu tun, hat Adam vom Paradies rausgeworfen. Es gibt keinen schlimmeren Verlust, wie der Verlust vom Paradies. Und das, die Nähe Allah, das hat Adam verloren durch diese Sünde. Und Iblis, Aduallah, wurde für die Ewigkeit verflucht von Allah subhanahu durch seinen Hochmut. Deswegen sagen manche Gelehrte, das sind die schlimmsten Sünden im Islam. Möge Allah uns davor bewahren, insha'Allah, Rabbil Alamin. Wie gesagt, also, wir haben gesagt, dass, also man soll sich nicht täuschen lassen von dem, vom Shaitan, A'udhu Billah, denn seine einzige Sorge, sein einziger Wunsch ist, uns in Jahannam zu bringen. Hier sagt dass Allah will uns klammern, dass dieses seitige Leben soll uns nicht täuschen lassen. Das heißt, dass dieses seitige Leben ist geschmückt, mashallah. Ist schön, grün, süß, ja? Sieht schön aus, man kann Spaß darin haben. Aber der Gläubige sieht mit seinem Herzen und erkennt, dass es vergänglich ist. All das ist eine Prüfung für uns. All das Allah will damit uns prüfen, subhanahu wa ta'ala, wie wir handeln. Sind wir standhaft, sind wir nicht standhaft? Verstehen wir, begreifen wir, warum wir hier überhaupt existieren? Der wahre Gläubige erkennt das und lässt sich nicht täuschen und nutzt seine Zeit aus und bereitet sich vor für die ewige Reise, unausweichliche Reise der Ewigkeit. Die Reise nach dem Tod. Für die Ewigkeit. Heutzutage Menschen prahlen, a'udhu billah. Wo ist Qarun? Pharaon? Wo sind die, wo ist Suleiman, a.s.? Wo ist sein Königreich? Wo sind die Könige, die danach gekommen sind? Die sind alle tot. Und dessen Königreich ist vergangen. Und das Problem, wir leben in deren Häuser heutzutage, wir merken das noch nicht mal. Wo sind die Römer von damals? Wo sind die großen Männer von Ad? Die so groß waren wie Berge, die haben im Berge im Stehen gebaut. Wo sind diese Männer? Die sind alle tot. Deren Häuser sind zerstört worden. Sogar Allah hat extra manche deren Häuser gelassen, alles eine Erinnerung für uns. Oh, ihr kleine Menschen, wir können es mit Ad nicht vergleichen. Wir sind kleiner, wir sind schwächer. Wir haben nicht so viel Macht wie die. Aber wo sie sind trotzdem vernichtet worden. Sie haben mehr Macht, mehr Reichtum, mehr Königreich. Und die sind vernichtet worden. Allah sagt, ihr lebt in deren Häusern, merkt ihr das nicht? Ihr geht an ihren Häusern vorbei, wo sind die? Eines Tages werden Leute kommen und sagen, wo ist Muhammad? Wir werden eines Tages tot sein. Wir werden alles, wofür wir gearbeitet haben, diese Dunya, hinter unserem Rücken lassen. Andere genießen das. Und wir werden danach gefragt. Je mehr du hast, desto länger dein Stehen vor Allah andauert. Wal-iyadu billah. Möge Allah uns beschützen, inshaAllah. Der Gesandte Allah s.a.w. sagt, schämt euch vor Allah. Estahyu min Allah. Schämt euch wirklich vor Allah. Sahaba direkt sagen, ja Rasulullah, wir schämen uns wirklich vor Allah s.w.t. Dann sagt Rasulullah s.a.w., wenn ihr euch wirklich schämt vor Allah subhanahu wa ta'ala, dann verzichtet auf das diesseitige Leben, ihre Schönheit und ihre Schmuck. Beweis, dass du dich schämst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Verzichte auf das diesseitige Leben. Verzichte auf den Schmuck vom diesseitigen Leben. Dann bist du einer, der wirklich Scham hat vor Allah subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte Allah s.a.w. sagt in anderen Hadith, er warnt seine Ummah hier, dass sie nicht wetteifern im Diesseits. Das sollten sie nicht tun. Ihr sollt nicht wetteifern in Diesseits, in diese vergängliche Leben. Er empfiehlt seine Umma, enthaltsam zu sein, sallallahu alaihi wasallam. Er sagt in ungefährer Bedeutung des Hadith, ich habe keine Angst um euch vor Armut. Ich mache mir keine Sorgen, wenn ihr arm nach mir seid. Aber sagt sallallahu alaihi wasallam, aber ich fürchte mich um euch, ich mache mir Sorgen um euch, sagt sallallahu alaihi wasallam, dass das diesseitige Leben, das irdische Leben sich für euch ausbreitet oder ausdehnt. Sagt dann, also gesagt, wie sie sich für die vor euch waren, ausgebreitet hat. Dann wetteifert ihr in ihr wie die und lenkt euch ab, wie sie abgelenkt hat. Hier Rasulullah warnt uns von dieser Seite. Er hat nicht gesagt, macht euch Sorgen, ich mache mir Sorgen, weil ihr arm seid oder sowas. Nein. Ich mache mir Sorgen, sagt Rasulullah, dass ihr vielleicht reich wird. Ich mache mir Angst, dass ihr wetteifert in dieser Seite Leben. Dann lenkt ihr euch ab von wann? Von was? Vom diesseitigen Leben. Vom wahren Leben. Vom ewigen Leben. Das Paradies, das ewige Zuhause, das Jenseits. Das ist das wahre Wohnstätte. Das eigentliche Wohnstätte ist das Ewigkeit. Das ist das Jenseits, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali sagt, radiyallahu an, ich warne euch vom diesseitigen Leben. Sie ist süß und grün, aber umsingelt mit Gelüste. Umsingelt von Gelüste, sagt Sayyidina Ali. Dessen Freude dauert nicht an, sagt Sayyidina Ali. Der Sturz in ihr ist nicht sicher. Dass du fällst in ihr, ist nicht sicher. Du wirst immer wieder Sorgen haben. Du wirst immer wieder fallen, wenn du hinterher rennst. Weil sie betrügt denjenigen, der hinterher rennt. A'udhu billah. Sagt, sie ist eine Illusion. Sie ist trügerisch. Sie fügt Schaden zu. Sie ist vorübergehend und vergänglich. Sie geht zu Ende, sagt Sayyidina Ali. Sie wird verschwinden. Alles, was in ihr ist, ist eine Täuschung. Sie vergeht und alles, was in ihr wird vergehen, gefräßig und tödlich ist sie. Sayyidina Ali war sehr enthaltsam. Diese Worte kommen von seinem Herz, radiyallahu an. Bekannt als Sayyidina Ali zur Dunya sagte, oh Dunya, willst du mich betrügen? Hast du mich vermisst? Sagt Sayyidina Ali, hey Herz, so ungefähr, oh weh, sagt Sayyidina Ali, betrüge jemand anders außer mir. Denn ich habe mich von dir dreimal scheiden lassen, ohne Rückkehr. Ich habe mich von dir dreimal scheiden lassen. Es gibt keine Rückkehr mehr, sagt Dunya Sayyidina Ali, radiallahu anhu. Und er sagt am Ende, Sayyidina Ali, oh weh, sagt er, oh weh, sagt Sayyidina Ali, ich habe wenig Proviant. Ahun, ahun, min qillati zad. Sayyidina Rasulullah Sallam sagt, ja Ali, bist du nicht glücklich, dass du so zu mir bist, wie Harun zu Musa a.s.? Wie Bruder. Wie ein Bruder von Rasulullah Sallam war die Position von Ali. Und dieser Ali sagt, oh weh, ich habe wenig Proviant. Ahun tah min tu, min ahun ah min tu lis safar. Sagt, oh weh, die Reise ist sehr lang. Die Reise nach dem Tod ist sehr, sehr lang, die Brüder. Das Tag der Abrechnung Allah ist 50.000 Jahre. 50.000 Jahre, ja. 50.000 Jahre. Wie soll man diese Tage aushalten, ehrlich gesagt? Wir halten nicht einen Tag um 40 Grad in der Sonne in Deutschland. Wir können nachts nicht mehr schlafen, Menschen sterben. Wie soll man die Hitze von Jahannam aushalten, möge Allah uns bewahren? Sagt Sayyidina Ali, oh weh, vor dieser langen Reise. Und sagt, oh weh, die Reise sagt, ist einsam, sagt Sayyidina Ali. Wahshat al-Tariq, sagt ungefähr, der Weg ist einsam. Weil wir werden alle alleine gehen. Die Frau, die du liebst, den Mann, den du liebst, die Kinder, die du liebst, deine Verwandte, die dich lieben, alle werden dich allein lassen. Sie können bei dir wohnen, wie sie wollen. Die Frau von Sayyidina al-Hussein, als er starb, sie konnte es nicht verstehen, dass er gestorben ist. Sie hat geweint. Was hat sie gemacht? Sie hat ein Zelt gebaut direkt an sein Grab. Damit sie sich geborgen fühlt. Natürlich, alle sagen, das ist falsch, das darf man nicht machen. Sie hat ihn so sehr geliebt, sie konnte es nicht fassen, dass er starb. Ein Jahr lang hat sie da gewohnt. Sagt der Gelehrte am Ende, ist er überhaupt eine Sekunde aufgestanden und hat mit denen gesprochen? Konnten sie etwas verändern? Könnten sie mit ihm sprechen? Könnte er dadurch geborgen sein? Oder sie? Sagt, nach einem Jahr hat sie begriffen, dass es vorbei ist. Denn der Tod trennt jeden von dem, den er liebt. Ja Muhammad, ahbab man ahbabta fa innaka mufariqa. Jibril kam zu Rasul, sagte, Rasulallah, lieb denjenigen, dem du willst, du wirst dich von ihm treffen, wie sagt man das aus, trennen müssen, ja Muhammad. Und lebe so lange du willst, ja Muhammad, du wirst sterben müssen. Das heißt, wenn jemand stirbt, erinnere dich an die Nächte, wo du mit deiner Frau warst, mit deinen Kindern, mit deiner Familie, alle voll, mashallah, schön warm zu Hause, verteilt Kekse, Tee mit, mashallah, mit Mandeln, mashallah, und alle genießen das, alle lachen. Und dann kommt Malak al-Maut. Dann kommt der Todesengel. Und du wirst dann von deiner Familie genommen. Sie weinen um dich. Sie trauern. Sie würden gerne dir helfen. Aber das können sie nicht. Auch wenn sie wollen, können sie nicht. Sie tragen dich ins Grab. Deine Kinder weinen, die dich lieben. Deine Frau weint, die dich liebt. Deine Mutter weint. Dein Vater. Alle weinen. Aber sie sind unfähig. Sie wollen gerne ins Grab mit dir gehen. Und wenn sie da reingehen, sie können dir nicht helfen. Denn du hast dich von denen verabschiedet für immer. Bis zum Tag der Abrechnung. Bis zum Tag der Auferstehung. Bis zum Tag der Versammlung. Tag des Bedauern. Dort werdet ihr euch wieder treffen. Entweder werdet ihr euch helfen können, weil ihr alle tugendhaft wart, rechtschaffen, oder wird jeder für den anderen ein Last sein, wenn ihr nicht rechtschaffen wart. Allah sagt, Abdi, die haben dich in der Erde gesteckt, sie sind zurückgegangen, und wenn sie bei dir geblieben wären, sie werden dich nutzen können. Und ich bin der Einzige, der für dich geblieben ist, ich bin der Lebendige, der nicht stirbt. Niemand hast du außer Allah. Wallahi, niemand außer Allah. Also heute bevorzuge Allah. Denn im Qabr, du brauchst Allah. Und Yawm al-Qiyamah, du brauchst Allah. Beim Sterben brauchst du Allah. Um zu leben brauchst du Allah. Also rufe ja Allah. Ruf zu Allah. Stärke deine Verbindung zu Allah. Stärke deine Beziehung zu Allah. Wenn du alleine bist, versuch zu weinen. Denk an ihn und weine. Wenn du Sünden begehst, bedauere diese Sünde. Zeig ihm, dass du es bedauerst, nicht die Menschen. Weine vor ihm. Sag, ja Rabbi, ich weiß, dass du es nicht verdient hast. Du bist ein Rabb, der nicht verdient hat, dass man ihn widersetzt. Weine vor ihm, zeig ihm deine Tränen, zeig ihm, dass du ihn liebst. Zeig, du willst ein guter Mensch sein. Er wird dich nicht im Stich lassen, subhanahu wa ta'ala. Denn Allah lässt niemanden im Stich, wenn er ihn ruft. Aber Brüder, wallahi, wir sind abhängig von ihm. Dein Vater lässt dich im Stich, deine Mutter lässt dich im Stich. Wenn du vergiftet bist, einmal bist du vielleicht vergiftet, dann kommst du zu denjenigen, die dich lieben. Sagst du, wer ist bereit, gerade ich liege am Sterben, ich bin vergiftet. Wer ist bereit, diese Gift aus mir zu saugen und soll es runterschlucken, damit es mir besser geht? Sie lieben dich, aber jeder zieht es zurück. Jeder zieht es zurück. Das heißt, beim Sterben, die sind nicht bereit. Sie sind nicht bereit. Versteht ihr? Der beste Freund, liebe Brüder, ist was? Die guten Taten. Das ist dein bester Freund. Vernachlässige ihn heute nicht. Denn du wirst ihn im Grab finden. Er wird dir Gesellschaft leisten im Grab. Und er wird dir Gesellschaft leisten am Tag der Abrechnung. Am Tag der Auferstehung. Und er wird dich begleiten, wohin? Bis vor Allah subhanahu wa ta'ala. Der wird dich begleiten bis zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und der wird deine Waage erschweren. Und wird dich begleiten über die Sirat, über die Brücke von Yawm al-Qiyam. Und wird dann der Grund sein, dass du ins Paradies gehst. Also achtet auf diesen Freund, inshallah, und vernachlässigt ihn nicht. Ich wiederhole gerne die Worte von Sayyidina Ali nochmal. Sayyidina Ali sagt, ich warne euch vom diesseitigen Leben. Das diesseitige Leben ist süß, grün, umsingelt von Gelüste. Dessen Freude dauert nicht an, sagt Sayyidina Ali. Der Sturz in ihr ist nicht sicher. Sie ist eine Illusion, trügerisch. Sie fügt Schaden zu. Vorübergehend und vergänglich ist sie. Sie geht zu Ende. Sie wird verschwinden. Alles, was in ihr, ist Täuschung. Sie vergeht und alles, was in ihr, wird vergehen. Gefräßig und tödlich ist sie, sagt Sayyidina Ali. Das Beste in ihr ist Taqwa Allah. Das Beste in ihr, was man erreichen kann, ist Taqwa Allah. Das heißt, Taqwa Allah bedeutet, man soll Allah fürchten, subhanahu wa ta'ala, und sich hüten vor dem, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Ein Mann fragte Hassan al-Basri, konzentriert euch ein bisschen, inshallah. Mach Pause, inshallah. Das brauchst du nicht. Fragte Hassan al-Basri, beschreibe mir das diesseitige Leben. Das sind sehr schöne Worte von solchen Männern wie Hassan al-Basri, rahimahullah, der Führer von Tabi'in. Er sagt, das Diesseits und das Jenseits ist wie Osten und Westen. Sehr schönes Beispiel. Sagt, je näher du je näher dem einen bist, desto weiter bist du von dem anderen entfernt. Das heißt, du bist näher zum Osten, du entfernst dich mehr vom Westen, andersrum genauso. Das heißt, je näher du zum Diesseits gehst, desto dich mehr entfernst vom Jenseits, ungefähr so. Es soll aber andersrum sein. Sagt, und dann hat er gesagt, du fragst mich über ein Zuhause, eine Wohnstätte, ihr Anfang ist Quälerei. Das diesseitige Leben ist immer Bewegung. Du musst alles dich bewegen, du musst alles dich bemühen, für alles anstrengen. Sagt, ihr Anfang ist Quälerei. Ihr Ende ist Vergehen. Und sagt, das Erlaubte in ihr ist Abrechnung. Alles, was du hier bekommst, was erlaubt ist von Allah subhanahu wa ta'ala, essen und trinken, danach wirst du gefragt. Du wirst nach dieser Luft gefragt, die du eingeatmet hast. Deine Atemzüge, deine Jugend, deine Gesundheit, das ist alles erlaubt von Allah. Nach Schlaf ist erlaubt. Du wirst danach auch gefragt, nach diesem Wasser wirst du gefragt, den du trinkst. Ja? Nach diesem beispielsweise, wenn du im Schatten gesessen hast, nachdem es heiß war, nach diesem Schatten wirst du gefragt, weil dieser Schatten ist eine Versorgung von Allah, ist ein Schutz vor Hitze. Das ist Versorgung, danach wirst du auch gefragt. Er sagt, das Erlaubte in ihr ist Abrechnung und das Unerlaubte in ihr ist Strafe. Das heißt, wenn du etwas begehst, was Allah verboten hat, du wirst dafür bestraft. Das Erlaubte in ihr ist Abrechnung am Tag der Abrechnung, am Tag der Auferstehung. Du wirst zur Rechenschaft deswegen gezogen, du wirst nach allem gefragt. Aber das Unerlaubte in ihr ist eine Strafe. Und die Strafe Allah, möge Allah uns davor bewahren. Am Tag der Abrechnung wird Allah jemanden angucken, der nicht gebetet hat. So sauer wird ihn Allah angucken, dass sein ganzes Gesicht fällt. Nur ein Blick von Allah, sein Gesicht fällt. Dann will ich nicht wissen, wann Allah richtig sauert und bestraft die Menschen. Möge Allah uns bewahren vor seinem Zorn, subhanahu wa ta'ala. Und sagt, der Reiche in ihr ist in Versuchung gefallen. Der Reiche in ihr ist in Versuchung gefallen. Und der Arme in ihr trauert. Das ist das diesseitige Leben, sagt Hassan al-Basri, rahimahullah. Ungefähre Bedeutung. Ibn al-Jawzi sagt, das ist ein großer Gelehrter, sagt, das Diesseits ist hinter dir. Das Jenseits ist vor dir. Sagt, sich zu beschäftigen mit dem, was hinten geblieben ist, ist eine Niederlage, ist ein Verlust. Das heißt, guck dich nicht nach hinten um, geh nach vorne, guck nach vorne, das ist dein Ziel. Vorne, nicht hinten, du gehst ja nicht rückwärts. Du musst vorwärts gehen. So sagt Ibn al-Jawzi, rahimahullah. Ungefähre Bedeutung. Sayyidina Ali sagt noch ein Rat, profitiere im Diesseits. Habe ich schon am Anfang gesagt, profitiere im Diesseits, vom Diesseits selbst, mit dem, was dich morgen schützt und bewahrt vor dem Höllenfeuer. Allah sagt selber, subhanahu wa ta'ala, also hütet euch, ihr Menschen, hütet euch vom Höllenfeuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Das heißt, Jahannam wird gezündet durch Menschen und Steine. A'udhu billah. Möge Allah uns, subhanahu wa ta'ala, davor bewahren, inshallah. Ungefährer Bedeutung, inshallah, über diese Dunya. So eine Kleinigkeit über diese Dunya. Damit wir begreifen, dass diesseitige Leben ist vergänglich. Wir erkennen ihre, sag mal, dass ihre Eigenschaften, inshallah, versuchen ein bisschen zu verzichten auf diese Dunya, inshallah. Weil er sagt, die Enthaltsamkeit beruhigt die Seele und das Herz. Beruhigt Seele und Herz. Und was bedeutet Enthaltsamkeit? Sagt ein Gelehrter, ein Tabi'i. Ich glaube, das war Imam Ahmed, rahimahullah. Er sagt, Enthaltsamkeit ist, Abdul Wahid ibn Zayd, Entschuldigung. Diese Tabi'i hat gesagt, Enthaltsamkeit ist, das diesseitige Leben, das irdische Leben aus dem Herzen rauszuholen und ihre hässlichen Spuren komplett zu beseitigen. Nicht nur Dunya raus, sondern die bleiben Spuren, sie klebt ja an unserem Herz. Beim Rausziehen hinterlässt sie Spuren, hässliche Spuren. Dann diese Spuren noch beseitigen, sagt diese Tabi'i ungefähr, Wallahu a'lam subhanahu wa ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, insha'Allah. Möge Allah uns verstehen lassen, begreifen lassen, dass das diesseitige Leben vergänglich ist und nicht ewig ist, insha'Allah, Rabbil Alameen. So, Wallahu a'lam, insha'Allah, morgen haben wir eine Sitzung, insha'Allah, Rabbil Alameen. Morgen werden wir sprechen über zwei Geschichten, insha'Allah, möge Allah uns die Zeit dafür geben. Eine Frau, die nur durch Koran spricht, und die andere Frau ist ein Mädchen, die heißt Jasmin, die am Sterben lag, und die Worte, die schöne Worte, die sie gesagt hat. Und hoffentlich, dass Allah uns eine Lehre daraus, dass wir von dieser Sitzung und von der anderen Sitzung, von jeder Sitzung schon eine Lehre daraus haben. Möge Allah mir und euch mit diesen Worten nutzen, inshallah, im diesseitigen Leben und im Jenseits, inshallah, Rabbil Alameen. Und dass Allah subhanahu wa ta'ala yaghfir lana dhunuban, inshallah. Rabbana inna amanna su'an wa dhalamna anfusana, faghfir lana wa rahamna, fa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna min al-khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, wa alhamdulillahi rabbil alameen. إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فناء ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت ولعمري عن قليل كل من فيها يموت ولعمري عن قليل كل من فيها يموت إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبائر يحتوي سمكا وحوت إنما الدنيا كبائر Kabri.